Der Flug geht nicht, der Flug geht nicht. Der Flug geht nicht, der Flug geht nicht. Ich hab Flug geht nicht, doch der Flug geht nicht. Ich hab Flug geht nicht, doch der Flug geht nicht. Ich hab zwei Schnitte, doch der Flug geht nicht. Ich hab zwei Schnitte, doch der Flug geht nicht. Ich hab zwei Schnitte, doch der Flug geht nicht. Ich hab zwei Schnitte, doch der Flug geht nicht. Ich hab zwei Schnitte, doch der Flug geht nicht. Leider ist der schöne Feld mein Ziel. Leider ist der schöne Feld mein Ziel.